kauft das letzte Hemd für die Karten vom Konzert. Alle wollen den Abriss gefedert und geteert. Wir haben euch vermisst, es ist viel zu lange her. Die Show kann jetzt beginnen und alle nur so yeah. Atmet die Musik, denn das ist wie Ritalin. DK ist zurück mit wunderschönen Melodien. Die Digitalotte klippt und sie fangen an zu streamen. Immer noch die Gören, keine Chance zu erziehen. We'll be right back.